Die südkoreanische Zeitung Newsis vom 28. April verspottete das Bakun-Regime, das von der Bevölkerung im Stich gelassen wurde und in die größte Krise geriet.